Es gibt keine perfekten Mord. Das Gespräch mit Reeves begann Ripley zu langweilen. Das ist nichts als Spielerei, wenn einer versucht, sich sowas auszudenken. Ungelöste Mordfälle, die gibt's natürlich haufenweise. Aber das ist was anderes. Ja, ja, klar. Reeves saß in einem der gelbseidenen Sessel, hager und vornüber gebeugt, die Hände zwischen den Knien verschränkt. Aber du könntest es schaffen. Du bist verrückt. Reeves Minot schien unzufrieden. Er war aus Hamburg nach Villepers gekommen, wollte über Nacht bleiben und morgen nach Paris. Er hatte Tom gebeten, ihm jemanden zu nennen, der einen oder zwei einfache Morde übernehmen könnte. Pardon, Monsieur. Soll ich die Drinks schon bringen, Monsieur Tom? Sehr schön, Madame Annette. Gerade hatte ich auch schon daran gedacht. Bitten Sie doch auch meine Frau dazu, ja? Bon, Monsieur Tom. Eloise würde die Stimmung ein wenig auflockern. Tom, hör mal. Du willst es wohl nicht selber übernehmen. Du hast keinerlei Verbindung mit uns und genau das brauchen wir. Kein Risiko. Und das Geld, das ist ja auch nicht schlecht, $96,000. Ich habe Verbindung zu dir, das kann man doch wohl sagen. Was stellst du dir vor? Ich habe schließlich meinen Ruf zu wahren hier. Tom hätte fast gelächelt bei diesen Worten. Obgleich sein Herz etwas schneller schlug. Er reckte sich ein wenig und dachte an sein schönes Haus. An die sichere Existenz, die er heute hatte. Aber sie war dünn. Die Eisdecke, auf der er sich bewegte. Nun, haben Sie alles besprochen? Ja, danke. Und wie geht's in Hamburg? Du? Mhm. Ich bin froh, dass er morgen abreist. Warum ist er bloß immer so gehemmt? Ach, so ist er immer. Tom wusste, Eloise mochte Reeves Minot nicht. Du hast ihn eigentlich kennengelernt. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, vor 5 oder 6 Jahren in Rom. Und was wollte er denn diesmal von dir? Ach, etwas Unmögliches. Ich habe Nein gesagt, das hast du ja gemerkt. Mhm. Und dann ist er enttäuscht. Tom hatte den linken Arm unter Eloises Nacken geschoben und lag ruhig neben ihr. Hellwach. Sie war jetzt eingeschlafen. Ihr Atem ging weich und langsam. Tom dachte an eine Party in Fontainebleau, vor einem Monat etwa. Pierre Gauthier, der Kunstgewerbehändler aus dem Ort, hatte ihn gedrängt. Kommen Sie doch, Monsieur Ripley, und bringen Sie auch Ihre Frau mit. Wirklich, Jonathan Trevany freut sich, wenn viele kommen. Er ist ein bisschen deprimiert, wissen Sie. Er macht Bilderrahmen. Vielleicht können Sie mal was zukommen lassen. Er sah sich einem großen, blonden Engländer gegenüber, den er irgendwie nicht mochte. Guten Abend. Ich bin Tom Ripley. Ich wohne in Villepers. Oh ja, von Ihnen habe ich schon gehört. Sie hatten vorher noch nie miteinander gesprochen und dann diese unhöfliche, beinahe höhnische Bemerkung. Trevany ist deprimiert, wissen Sie. Er meint es gar nicht so. Sie sehen es ja dem Haus an. So gut geht's ihm nicht. Außerdem soll er krank sein. Irgendwas im Blut. Ja, Leukämie. Oh ja, von Ihnen habe ich schon gehört. Tom hatte diese Unverschämtheit noch im Ohr. Er musste sich abreagieren. Leukämie, damit lässt sich nicht spaßen. Ich habe ja auch schon davon gehört. Armer Kerl, lange macht es nicht mehr. Meinen Sie? So schlimm? Behalten Sie es für sich. Sie wissen ja, Gerüchte. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Tom wurde nachdenklich. Langsam stieg eine Idee in ihm auf. Ob dies vielleicht der Mann war, der so eine Aufgabe übernehmen würde, wie Reeves sie im Sinn hatte? Naja, die Andeutung damals war im Grunde nichts als ein Scherz gewesen. Ein schlechter Scherz. Aber Jonathan Trevany war ja auch reichlich unfreundlich zu ihm gewesen. Die Idee machte Tom allmählich Spaß. Vielleicht ließ sich mehr daraus machen. Hallo, John. Du bist spät heute. Ist er schon im Bett? Ja, er schläft schon. Ich habe eben mit Dr. Perrier gesprochen. Deshalb bin ich später. Ich habe ihn noch einmal nach dem Befund gefragt. Wieso, fühlst du dich nicht gut, John? Doch. Aber ich habe heute einen komischen Brief von Ellen bekommen. Von Ellen? Tja, er hat irgendwo gehört, dass es mir schlecht geht. Dass eine ernste Krise bevorsteht oder sowas. Und weißt du davon? Ich? Nein, natürlich nicht. Ich könnte es ja nur von dir haben. Was hat Dr. Perrier denn gesagt? Tja, er weiß nichts von einem Wechsel in meinem Befund. Aber du kennst ja Perrier. Seltsam. Woher kann Ellen das bloß gehört haben? Ja, das frage ich mich auch. Ich werde ihm schreiben und danach fragen. Am Dienstag, 6 Tage, nachdem er seinen Brief an Ellen eingesteckt hatte, kam die Antwort. Lieber John, ich bin sehr froh, dass du mit dem Arzt gesprochen hast und der Bescheid so gut ist. Der Mann, der mir erzählt hat, es geht dir schlechter, war ein kleiner Kahlkopf mit Schnurrbart und Glasaugen. Er schien echt besorgt zu sein. Vielleicht solltest du es ihm nicht allzu übel nehmen. Er kann es ja von jemand anderem gehört haben. Der Mann, den Ellen meinte, war Pierre Gauthier. Nicht eigentlich ein Freund von Jonathan Treveny. Eher ein Bekannter. Guten Tag, Monsieur Gauthier. Ich will Sie nicht lange stören. Ich möchte etwas fragen. Ja, gern. Was denn? Ich habe heute einen Brief bekommen. Von einem Freund. Ellen. Sie erinnern sich vielleicht. Der Engländer auf der Party bei uns. Vor ein paar Wochen. Ja, natürlich. Ihr Freund, der Engländer, Alain. Tja, also, Sie haben ihm offenbar erzählt, ich sei sehr krank und hätte vielleicht nicht mehr lange zu leben. Ja, Monsieur, das hatte ich gehört, aber ich hoffe, es stimmt nicht. Ich erinnere mich an Alain. Sie haben uns bekannt gemacht und gesagt, er sei Ihr bester Freund. Und deshalb habe ich angenommen, er wüsste es längst. Vielleicht hätte ich lieber nichts sagen sollen, es tut mir leid. Vielleicht war es taktlos von mir. Nicht weiter schlimm, Monsieur Gauthier. Soviel ich weiß, stimmt es gar nicht. Ich bin gerade beim Arzt gewesen. Ah, bon. Ja, das ist dann was anderes. Da bin ich aber sehr froh. C'est Treveny. Gauthier lachte wie erlöst, als sei ein Gespenst verschwunden. Und nicht nur Jonathan, sondern er selbst gehöre wieder zu den Lebenden. Bloß, ich wüsste gern, woher Sie das gehört haben. Wer hat Ihnen erzählt, ich sei krank? Wer war das noch? Ja, ein Mann, natürlich. Ja, ein Mann. Es war ihm offenbar eingefallen, aber er wollte nicht deutlicher werden. Er hat nur gesagt, er sei nicht ganz sicher. Er hat es auch nur gehört. Eine unheilbare Blutkrankheit, sagte er noch. Ja, wer denn bloß? Woher wusste er? Hat er das nicht gesagt? Wo es doch nun gar nicht stimmt, wäre es da nicht besser, wir vergessen die ganze Sache. War es jemand, den Sie näher kennen? Nein, näher nicht, das kann ich Ihnen versichern. Ein Kunde von Ihnen? Ja, ein Kunde, ein sehr netter Herr, ein Gentleman. Und da er extra sagte, er sei nicht ganz sicher, ich meine, Mr. Treveny, Sie sollten es ihm nicht nachtragen. Glauben Sie mir, ich kann es Ihnen nachfühlen, wie unangenehm eine solche Bemerkung für Sie sein muss. Jonathan spürte diese typisch französische Höflichkeit. Diese Unlust, einen Kunden zu vergrämen. Und diese Abneigung, über den Tod zu sprechen. Tja, Sie haben recht. Vergessen wir es. In der Nähe des Ladens, am Ende der Rue Grande, traf Jonathan auf Dr. Perrier. Der Arzt schien in Eile. Offenbar wollte er noch in die Bank, die um 12 schloss. Trotzdem blieb er stehen. Monsieur Treveny, wie geht es Ihnen? Danke, ganz gut. Monsieur Treveny. Der Arzt stand auf der kleinen Eingangstreppe der Bank, eine Hand auf dem großen Türknopf. Jetzt kam er die Stufen wieder runter. Sie wissen, was wir neulich besprochen haben. Da kann natürlich kein Arzt hundertprozentig sicher sein bei einem Befund wie Ihrem. Nicht, dass Sie annehmen, ich könnte Ihnen vollkommene Gesundheit garantieren. Ich meine, dass Sie jahrelang immun sind, das nicht. Sie wissen selber, dass... Nein, natürlich nicht. Habe ich auch nicht angenommen. Na schön, dann haben Sie mich ja verstanden. Dr. Perrier lächelte, nickte grüßend und verschwand in der Bank. Bonjour, Monsieur Gauthier. Bonjour, Monsieur Ribly. Ich hätte gerne etwas Zinkweiß. Zinkweiß. Er zog eine flache Schublade aus dem Wandschrank. Hier ist es. Sie bevorzugen das von Rembrandt, ich weiß. Das stimmte. Auch Dervet-Zinkweiß und andere Dervet-Farben lagen da bereit. Jede Tube trug die kühne, etwas nach unten geneigte Unterschrift von Dervet auf dem Etikett. Doch Tom war es unangenehm, jedes Mal auf den Namen Dervet zu stoßen, wenn er zu Hause malte und nach einer Tube griff. Tom zahlte. Monsieur Ripley? Ja? Sie erinnern sich vielleicht an Monsieur Treveny, den Bilderrahmer aus der Rue Saint-Marie. Ja, natürlich. Ja, das Gerücht, über das wir gesprochen haben, ich meine, dass er bald sterben wird, das stimmt überhaupt nicht. Nein? Ja, das ist schon wirklich, ich freue mich, das zu hören. Ja, er ist sogar deshalb zum Arzt gegangen. Ich glaube, es hat ihn doch beunruhigt, das ist ja auch verständlich, nicht wahr? Aber Sie sagten, jemand habe es Ihnen erzählt, Monsieur Ripley. Ja, ein Mann, der auch auf der Party war damals. Haben Sie mit Monsieur Treveny darüber gesprochen? Nein, das nicht. Aber mit seinem besten Freund habe ich eines Abends gesprochen, als wir mal bei Trevenys waren, vor kurzem. Offenbar hat der es dann Treveny weitererzählt, wie so etwas herumkommt. Sein bester Freund? Ja, auch ein Engländer. Alain so und so. Wissen Sie vielleicht noch, wer es Ihnen erzählt hat, Monsieur Ripley? Nein. Nein, ich wüsste nicht einmal mehr, wie er ausgesehen hat. An dem Abend waren ja eine Menge Leute da. Wissen Sie, Mr. Treveny wollte nämlich wissen, wer es mir gesagt hat. Und ich habe natürlich nicht gesagt, dass Sie es waren. Solche Sachen werden leicht falsch ausgelegt und ich wollte Ihnen doch keine Unannehmlichkeiten machen. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Einen Augenblick lang dachte Tom daran, Gautier zu erinnern, dass er selbst ja das Gerücht ausgestreut hatte. Aber Gautiers Glasauge starrte geradezu verwegen aus seinem Gesicht. Als er dahinter ein zweites Gehirn verborgen, ein Computergehirn, das sich nie irrte und das jederzeit auch eine Antwort wusste. Ja, Sie haben schon recht. Es ist nicht schön, über den Gesundheitszustand anderer Menschen etwas zu sagen, was gar nicht stimmt, nicht wahr? Aber haben wir nicht darüber gesprochen, dass mit seinem Blut irgendwas nicht in Ordnung ist? Ja, Leukämie, glaube ich. Aber damit lebt er schon lange. Er hat mir mal erzählt, er hat das schon seit Jahren. Ja, jedenfalls freut es mich, dass keine Gefahr besteht. Auf Wiedersehen, Monsieur Gautier. Und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Lieber Reeves, ich habe eine Idee, falls du den Gesuchten noch nicht gefunden hast. Der Mann heißt Jonathan Treveny, Engländer, macht Bilderrahmen, verheiratet mit einer Französin, ein kleiner Sohn. Er macht den Eindruck, als könnte er Geld gebrauchen. Vielleicht ist er nicht genau der Typ, den du suchst. Aber er sieht aus wie die verkörperte Anständigkeit und Unschuld. Lieber Reeves, ich habe eine Idee, falls du den Gesuchten noch nicht gefunden hast. Der Mann heißt Jonathan Treveny. Engländer, macht Bilderrahmen, verheiratet mit einer Französin, ein kleiner Sohn. Er macht den Eindruck, als könnte er Geld gebrauchen. Vielleicht ist er nicht genau der Typ, den du suchst, aber er sieht aus wie die verkörperte Anständigkeit und Unschuld. Wichtig für dich ist aber vor allem, dass er nur noch wenige Monate oder Wochen zu leben hat. Das habe ich festgestellt. Er hat nämlich Leukämie und hat gerade eben erst erfahren, wie schlecht es um ihn steht. Vielleicht wäre er bereit, einen gefährlichen Job anzunehmen, um jetzt noch ein bisschen Geld zu verdienen. Hallo? Bonjour, Monsieur, Mr. Treveny. Treveny. Treveny. Hier ist Stephen Wister. Bitte? Ich halte mich für ein paar Tage in Fontainebleau auf und würde Sie gerne einen Augenblick sprechen. Es handelt sich um eine Sache, die Sie interessieren könnte. Ich kaufe keine Bilder. Ich mache nur Bilderrahmen. Nein, es handelt sich um etwas anderes. Aber am Telefon kann ich das nicht erklären. Ich wohne im Aigle Noir. Ah ja. Haben Sie vielleicht nach Ladenschluss ein paar Minuten Zeit? Um 7? Oder 6:30 ginge das? Ja, aber ich wüsste gerne, worum es sich handelt. Das muss ich Ihnen erklären, wenn wir uns treffen. Es dauert nicht sehr lange. Ginge es um 7? 6:30. Also 6:30 wäre besser. Gut, gut. Ich treffe Sie unten in der Halle. Das Hotel hatte vorne an der Straße einen kleinen, von hohen eisernen Gitterstäben eingerahmten Hof. Einige Stufen führten hinauf zur Eingangstür. Ein schlanker Mann mit kurzgeschnittenem Haar und gespanntem Blick kam etwas unsicher auf Jonathan zu. Mr. Wister. Ja. Schön, dass Sie gekommen sind. Hätten Sie was dagegen, wenn wir raufgehen in mein Zimmer? Wir können uns was zu trinken raufschicken lassen. Ja. Das Zimmer im ersten Stock war im spanischen Stil eingerichtet. Offenbar wollte Wister nicht reden, bevor die Drinks gekommen waren. Wären Sie daran interessiert, eine größere Summe zu verdienen? Wer wäre das wohl nicht? Jonathan lächelte. Er saß in einem bequemen Sessel, und hatte das Glas mit geeistem Whisky in der Hand. Ich suche einen Mann, der eine gefährliche Aufgabe übernimmt. Eine wichtige Aufgabe, besser gesagt. Ich würde gut bezahlen. Was ist Ihr Job? Ich habe mehrere. Im Moment befasse ich mich gerade mit, nun ja, Glücksspielen. Spielen Sie, Mr. Trevany? Nein. Ich auch nicht. Aber darum handelt es sich auch gar nicht. Ich wohne in Hamburg. Ach. Ja. Innerhalb der Stadtgrenzen ist Glücksspiel verboten. Aber in privaten Clubs wird natürlich trotzdem gespielt. Aber es geht nicht darum, ob es verboten ist oder nicht. Mir liegt daran, dass eine Person liquidiert wird. Vielleicht auch zwei. Und damit habe ich meine Karten auf den Tisch gelegt. Wer hat Ihnen meinen Namen genannt? Das ist ja egal. Lege Ihnen nicht vielleicht etwas an $96,000? Dafür ist nichts zu tun, als einen Mann oder vielleicht zwei umzubringen. Wir müssen sehen, wie es läuft. Und es wird so gemacht, dass für Sie keinerlei Risiko damit verbunden ist. Ich weiß gar nicht, wo Sie erfahren haben wollen, dass ich so ein Typ bin. Sie müssen mich verwechseln. Oh nein, keineswegs. Es muss aber ein Irrtum sein. Würden Sie mir vielleicht sagen, wieso Sie gerade mich angerufen haben? Nun, Sie sind doch... Sie haben doch nur noch ein paar Wochen zu leben, das wissen Sie selber. Sie haben eine Frau und ein kleines Kind, nicht wahr? Möchten Sie denen nicht etwas hinterlassen? Ich... Da war kürzlich so ein dummes Gerücht. Ich weiß. Das war kein dummes Gerücht. Jonathan fühlte, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Woher wusste der Mann so viel? Vielleicht hat Ihnen der Arzt nicht die Wahrheit gesagt. Sie wollen mehr wissen als mein Arzt? Dass mein Blut nicht in Ordnung ist, das stimmt. Aber mir geht es absolut nicht schlechter als... Lassen wir das. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen, Mr. Obister. Tut mir leid, Mr. Trevany. Hier sind offenbar Sie nicht informiert. Aber Sie wussten von dem Gerücht. Sie haben es nicht erst jetzt von mir gehört. Natürlich liegt die Entscheidung bei Ihnen, aber unter diesen Umständen ist doch so ein Betrag, meine ich, nicht zu verachten. Ich bin kein Killer. Darüber brauchen wir nicht länger zu reden. Jonathan fühlte sich plötzlich schwach. Er stand auf und holte tief Luft. Es werde gleich vorüber sein, aber er blieb doch lieber stehen. Whistler redete weiter. Jonathan hörte kaum noch zu. Ganz gut. Ich bin morgen den ganzen Tag hier, vermutlich noch bis zum späten Nachmittag ab Sonntag. Vielleicht überlegen Sie sich's nochmal. Komm rein. Tut Ihnen vielleicht gut. Danke, nein. Ich muss gehen. Vielen Dank für den Drink. Nicht der Rede wert. Monsieur Trevany. Entschuldigen Sie, Dr. Perrier. Ich wollte Sie bitten, einen neuen Test zu machen. Möglichst heute Abend noch. Jetzt gleich. Wenn Sie eine Punktion machen könnten... Jetzt? Heute Abend? Haben Sie... Ist es Ihre Schwäche? Ja, ich... Ich dachte, wenn der Test morgen nach Paris gehen könnte... Ja, kommen Sie rein. Sie sehen aus wie kurz vor einem Kollaps. So rote Backen gelaufen sind Sie offenbar auch noch. Sagen Sie bloß nicht, Sie hätten wieder ein Gerücht gehört. Ich möchte bloß wissen, woran ich bin. Das ist alles. Ehrlich gesagt... Es geht mir nicht allzu gut. Ich weiß, der letzte Test ist erst 2 Monate her, aber es ist ja nicht weiter schwierig, etwas Mark abzunehmen, nicht wahr? Und wenn es dann morgen früh abgeschickt werden kann... Schön, ja, die Probe kann ich nehmen. Das Resultat wird wahrscheinlich das gleiche sein wie beim letzten Mal. Absolute Gewissheit gibt es nun mal bei Medizinern nicht, Monsieur Trevany. Später am Abend, als Jonathan Trevany die Stufen zu seiner Haustür hinaufstieg, schoss ihm der Gedanke an die Hypothek durch den Kopf, die auf dem Haus lastete. Mehr noch musste er daran denken, dass er vermutlich in diesem Hause sterben würde. Zu seiner Überraschung war Simone in der Küche und spielte mit George. Das ist eine richtige Spielhölle hier. Papa, hast du mir was mitgebracht? Mal schauen, was ich in der Tasche habe. Oh, Chewing Gum! Jetzt gehst du gleich ins Bett, mein kleiner Kajou. Na gut, Mutti. Guten Nacht, Josh. Guten Nacht. Nacht, Josh. Was hat Dr. Perrier gesagt? Kein Grund zur Sorge. Es scheint eine Kleinigkeit schlimmer zu sein, aber es geht mir nicht schlechter. Hast dir Sorgen gemacht wegen der dummen Klatscherei, nicht wahr, John? Ja, sicher. Hat Gauthier dir nicht gesagt, was ihm erzählt hat? Nein. Er sagt, es war irgendwie ein Missverständnis. Eine Übertreibung. Jonathan wiederholte, was er Simon schon einmal gesagt hatte. Aber er wusste, es war kein Missverständnis. Die ganze Geschichte war genau kalkuliert und geplant. Am nächsten Tag erhielt Jonathan einen Brief aus dem Hotel de L'Aigle Noir. Er öffnete ihn und eine Geschäftskarte fiel heraus. Er hob sie auf und las Stephen Wister. Dieser Name war handschriftlich über die gedruckten Buchstaben gesetzt. Stephen Wister, Paris Minot, Agnesstraße 59, D2000, Hamburg 39. Lieber Mr. Treveny, sehr schade, dass ich bis heute Nachmittag nichts von Ihnen gehört habe. Für den Fall, dass Sie Ihren Entschluss doch noch ändern, lege ich eine Karte mit meiner Hamburger Adresse bei. Sollten Sie sich meinen Vorschlag überlegen wollen, so rufen Sie bitte jederzeit bei mir zu Hause an oder kommen Sie einfach nach Hamburg. Vielleicht wäre es übrigens keine schlechte Idee, dass Sie in Hamburg einen Spezialisten wegen Ihrer Krankheit konsultieren, damit Sie eine zweite Diagnose haben. Das könnte Sie möglicherweise beruhigen. Mit freundlichen Grüßen. Vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, die Ansicht eines Spezialisten einzuholen. Aber dann war er Wister verpflichtet. Jonathan merkte, dass er schon mit der Idee spielte, einen Menschen für Wister umzubringen. Nein, nein, nicht für Wister, sondern des Geldes wegen. Ja, hier Wister. Ich habe heute Morgen Ihren Brief bekommen. Das mit meinem Flug nach Hamburg. Ja. Ich meine, wenn ich einen Spezialarzt aufsuchen könnte... Das Geld geht sofort an Sie ab, telegrafisch. Sie können es auf dem Postamt in Fontainebleau abholen. In 2 Stunden oder so müsste es da sein. Ja, danke, das ist sehr freundlich. Wenn ich dann da bin... Können Sie heute schon kommen? Heute Abend? Ein Zimmer habe ich für Sie. Heute schon? Ich weiß nicht. Rufen Sie mich wieder an, wenn Sie die Flugkarte haben. Sagen Sie mir dann, wann Sie ankommen. Jonathans Herz schlug schneller, als er den Hörer auflegte. Simon? Hm? Ich muss dir was sagen. Ich habe beschlossen, nach Hamburg zu fahren und einen Spezialisten aufzusuchen. Nach Hamburg? Hat Perrier das vorgeschlagen? Nein. Es war eigentlich meine Idee. Ich hätte gern den Rat eines deutschen Arztes. Das ist es. Natürlich, es ist eine teure Sache. Ach, John, teuer. Hast du denn was Neues gehört? Der Laborbericht kommt doch frühestens morgen. Ja, was dir sagen, ist immer dasselbe. Ich möchte gern wissen, was ein anderer Arzt sagt. Geht's dir schlechter, Jonathan? Sag mir die Wahrheit. Nein, mir geht es gut. Ich möchte nur gern die Ansicht eines Spezialisten. Und wann willst du fahren? Heute Abend. Heute Abend schon? Ja, Liebes, je eher, desto besser. Mittwoch bin ich zurück. Vielleicht auch schon morgen Abend. Ja, aber wo kann ich dich denn erreichen? Hast du ein Hotelzimmer bestellt? Nein, ich musste telegrafieren, Kleines. Mach dir keine Sorgen. Hast du denn alles... Ich meine, wer ist denn überhaupt der Arzt? Das weiß ich noch nicht. Ich weiß nur das Krankenhaus. So habe ich dich noch nie gesehen, John. Na komm, komm. Jedenfalls bin ich noch nicht im Zusammenbruch. Na, ich schicke dir sofort ein Telegramm. Hm? George war inzwischen hereingekommen. Wo ist denn das Hamburg? Deutschland. Willkommen, Mr. Treveny. Wie war der Flug? Danke, ganz angenehm. Kommen Sie, der Wagen steht gleich hier vorn. Das ist Karl, mein Fahrer. Guten Abend. Ja, ja, Ihnen auch. Karl lächelte und murmelte etwas. Die Fahrt war lang. Schließlich bog der Wagen in eine leicht ansteigende Einfahrt ein und hielt vor einem großen Haus. Mehrere Fenster und auch die breite Eingangstür waren hell erleuchtet. Mit dem Lift fuhren sie nach oben. Wie fühlen Sie sich? Ist alles in Ordnung? Ja, danke. Die Hauptsache ist jetzt zunächst der Besuch beim Spezialarzt. Ich kenne da einen sehr guten Mann, Dr. Heinrich Wenzel. Er ist Hämatologe an der Universitätsklinik, weltbekannt. Ich habe Sie für morgen um 2 bei ihm angemeldet, wenn Ihnen das recht ist. Ja, natürlich. Vielen Dank. Dann können Sie vorher erst mal ausschlafen. Jonathan hörte nur mit halbem Ohr zu. Er war verwirrt und beunruhigt. Und außerdem lenkte ihn der Gedanke ab, dass er in Deutschland war. Zum ersten Mal. Haben Sie vielleicht auch an die andere Sache gedacht? Was ich Ihnen in Fontainebleau vorgeschlagen habe, meine ich. Ich fürchte, da kann ich Ihnen heute nichts anderes sagen als neulich. Und das bedeutet, dass ich Ihnen jetzt 1200 Franc schulde für den Flug. Ich kann es Ihnen 3 Monate zurückzahlen. Für mich ist dieser Spezialarzt nun mal die Hauptsache. Selbstverständlich. An eine Rückzahlung brauchen Sie nicht zu denken, das ist doch Unsinn. Wister hatte die Hände hinter dem Kopf verschränkt und blickte zur Decke. Der Italiener, den wir liquidieren wollen, gehört zu einer Mafia-Bande. Jeden Nachmittag etwa um 17:45 steigt er an der U-Bahn-Station Steinstraße aus. Allein. Er sieht aus wie jeder gewöhnliche Angestellte, der aus dem Büro kommt. Das ist die Zeit für uns. Dann müssen wir ihn kriegen. Wenn Sie ihn mitten in den Rücken treffen, müssen Sie nur einmal schießen. Dann lassen Sie die Pistole fallen. Und fertig. Wenn es so einfach ist, wozu brauchen Sie dann mich? Ich bin doch ein absoluter Amateur. Bei mir würde das bestimmt schiefgehen. Woran mir liegt, uns liegt, das ist vor allem das eine, wir wollen jemanden, der keinerlei Verbindung zu uns und den Clubs hat. Und Sie haben keinerlei Beziehung zu dem toten Mann. Falls man Sie wieder erwarten, doch kontrollieren sollte, genügt ein Blick auf Ihren französischen Pass. Und dann noch Ihre Verabredung mit Dr. Wenzel. Und Sie sind raus. Aha. Jonathan hörte sich das alles an und sagte nichts dazu. Kurze Zeit später brachte ihn Wister auf sein Zimmer. Jonathan stand am Fenster und schaute aufs Wasser. Er sah Lichter am nahen Ufer und rote und grüne Lampen auf den festgemachten Schiffen. Das sah dunkel, friedlich und weiträumig aus. So fängt es also an. Am nächsten Morgen weckte ihn Wister. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Ich freue mich, dass Sie gut und lange geschlafen haben. Der Kaffee ist fertig. Beiläufig fügte er hinzu, dass er für ihn schon ein Zimmer im Hotel Victoria bestellt habe. So fängt es also an, dachte Jonathan. Das mit dem Hotel hat er sich gestern Abend auch schon überlegt. Wenn er Wisters Plan ausführte, durfte er nicht bei ihm wohnen. Dann fuhren sie ins Krankenhaus. Dr. Wenzel war ein großer Mann mit grauem Haar und Schnauzbart. Wie lange schon? 6 Jahre. Haben Sie in der letzten Zeit ein Gewicht verloren? Nein. Gut. Jonathan musste den Oberkörper freimachen. Der Arzt nahm eine Knochenmarkprobe aus dem Brustbein. Und zwar mit einer Art Drucksonde, die schneller und weniger unangenehm funktionierte als das Instrument bei Dr. Perrier. Dann fuhr ihn Karl zurück ins Hotel. Zum Dinner holen wir Sie dann wieder ab, gegen 7. Wie war die Untersuchung? Danke, gut. Sie haben mir das Mark mit einer Art Drucksonde abgenommen. Das ging schneller und war weniger unangenehm als in Frankreich. Haben Sie etwas ausgeruht heute Nachmittag? Ja, ein wenig. Ich möchte, dass Sie sich ein paar Bilder von dem Mann ansehen, den wir im Auge haben. Karl. Mhm. Das ist er. Er heißt Salvatore Bianca. Ein unauffälliger Mann. Hut in der Stirn. Kragen hochgeschlagen. Na, wie soll man den in einer Menschenmenge erkennen? Keine Sorge. Worauf es ankommt, ist, dass Sie sich morgen mit Karl draußen vor der Station Rathaus treffen. Dann wird er Ihnen Bianca zeigen. Sie und Bianca steigen also an der Haltestelle Rathaus ein. Und zwar ungefähr 17:45. Seien Sie lieber schon etwas vor 6 da. Sie und Karl kommen sich nicht nahe, aber es kann sein, dass Karl mit in den Zug einsteigen muss. In denselben wie Bianca. Damit er Ihnen den Mann ganz eindeutig zeigen kann. Auf jeden Fall steigt Karl an der nächsten Haltestelle Meßberg wieder aus. Hier. Die Pistole. Geladen. Hat aber eine Sicherung. Verstehen Sie was von Waffen? Oh nein. Also das Wichtigste ist die Sicherung hier. Die müssen Sie lösen. Und so drückt man ab. Ich muss gehen. Bis morgen also, 6. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Wister brachte Karl zur Tür und kam mit einem braunen Tweedmantel zurück. Hier, der ist sehr weit. Probieren Sie mal. Die rechte Manteltasche ist durchgeschnitten. Da können Sie durchschlagen und die Pistole aus der Jackentasche nehmen. Der ist wirklich sehr weit. Ach noch was, ich will Ihnen nichts vormachen. Es ist durchaus möglich, dass wir noch eine umlegen müssen. Am nächsten Morgen ging Jonathan zum Krankenhaus. Er wollte den Befund abholen und versuchen, den Arzt zu sprechen. Aber die ganze Atmosphäre kam ihm seltsam vor, als ob jeder nur schauspielerte, und zwar schlecht. Auch er selber. Bitte, Jonathan Treveny. Auf diesen Namen muss ein Befund da sein. Einen Augenblick, bitte. Da ist er, ja. Wie ist es mit Dr. Wenzel? Kann ich ihn sprechen? Dr. Wenzel? Da muss ich nachschauen. Nein. Dr. Wenzel ist heute den ganzen Tag besetzt. Möchten Sie einen Termin abmachen morgen früh? 10.30 Uhr? Ja, das möchte ich. Gut, das notiere ich dann. Aber ich denke, in dem Bericht werden Sie vieles, vieles an Informationen schon finden. Ich möchte trotzdem Dr. Wenzel selbst sprechen. Ja, natürlich, um 10.30 Uhr dann. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jonathan fuhr zu Vista. Auf dem Weg las er den Befund. Viele Worte stimmten mit den französischen und englischen Begriffen überein. Nur auf der letzten Seite standen zwei lange Absätze auf Deutsch. Die umständliche Bezeichnung für die weißen Blutkörperchen war aber auch hier dieselbe. Er erschrak ein wenig, als er von 210.000 Leukozyten las. Das war höher als in dem letzten französischen Bericht. Höher als je zuvor. Tag, Jonathan. Was gibt's Neues? Ach, nicht viel Gutes. Was ist mit dem Bericht? Kann ich ihn sehen? Verstehen Sie denn alles? Nein, alles nicht. Haben Sie auch den Arzt gesprochen? Nein, er hat keine Zeit. Ist der Bericht schlechter als der, den Sie in Frankreich bekommen haben? Ja, das kann man sagen. Sie sollen sich vor kleinen Verletzungen in Acht nehmen. Ganz interessant. Ob sich der Zustand verschlimmert hat, kann ich nicht sagen, damit der letzte Bericht... Hier, die Diagnose. In Anbetracht der langen Zeit keineswegs ungefährlich. Und so weiter und so weiter. Ich kann es Ihnen auch wörtlich übersetzen. Bei ein oder zwei Ausdrücken werde ich ein Wörterbuch brauchen für diese zusammengesetzten Dinger. Aber die Hauptsache ist mir klar. Dann sagen Sie mir nur die Hauptsache. Beträchtliche Granulation der Zellen sowie der weißen Bestandteile. Da Sie schon eine Röntgenbestrahlung gehabt haben, wird eine Wiederholung im Augenblick nicht empfohlen, weil die kranken Zellen resistent werden können. Wo ist der Lars noch eine Weile weiter? Sie haben ja nun Dr. Wenzel heute nicht gesprochen. Soll ich versuchen, für morgen früh einen Termin zu bekommen? Na, vielen Dank, ich habe schon einen Termin abgemacht. 10:30 soll ich da sein. Sehr schön. Jonathans Gedanken waren weit weg. Das Blut stieg ihm in die Wangen. Und er focht einen Kampf mit sich selber aus. Er wollte es versuchen. Mit dem Schießen. Wo ist denn das, Hamburg? Das habe ich dich noch nie gesehen, John. Wenn mir etwas zustößt, können Sie dann dafür sorgen, dass meine Frau das Geld bekommt? Ja, aber was sollte Ihnen zustoßen? Ja, gewiss, ich werde dafür sorgen, dass Ihre Frau das Geld bekommt. Wenn aber doch was passiert, wenn es also nur einmal dazu kommt, zum Schießen, meine ich. Dann wird nur die Hälfte gezahlt. Aber ganz offen gesagt, es werden sicher zwei. Und nach dem zweiten wird der Gesamtbetrag gezahlt. Nun, Sie werden sehen, wie einfach es ist heute Abend. An der U-Bahn-Station Rathaus sah Jonathan sich nach Karl um. Er suchte nach der untersetzten Gestalt mit der Mütze in der Hand. Karl stand etwa 4 Meter entfernt an einer Wand. Und Jonathan ließ sich langsam in dieselbe Richtung treiben, hielt sich jedoch in sicherer Entfernung. Bevor er die Wand erreichte, sah er, wie Karl nickte und auf einen Schalter zuging. Sie stiegen ein. Das Abteil war nur mäßig voll. Karl blieb stehen und hielt sich an einer verkrümmten Stange fest. Er zog eine Zeitung aus der Tasche und nickte jetzt nach vorn, sah aber Jonathan nicht an. Da stand der Italiener, ein dunkler Mann mit eckigem Gesicht. Er trug einen eleganten grauen Mantel mit braunen Lederknöpfen und einen grauen Hut und starrte verdrossen und gedankenverloren vor sich hin. An der nächsten Haltestelle, Messberg, stieg Karl aus. Jonathan blickte wieder zu dem Italiener hinüber. Als der Zug die Fahrt verlangsamte, schob sich Bianca zur Tür, Steinstraße. Jonathan hatte Mühe, hinter ihm zu bleiben. Jetzt kam eine breite Treppe. Der graue Mantel des Italieners war zum Greifen nahe. Noch ein paar Meter bis zur Treppe. Jonathan sah einzelne graue Haare unter den schwarzen an Biancas Hinterkopf. Jonathan hatte die Pistole aus der Jackentasche genommen und hielt sie in der rechten Hand. Er schob die Sicherung hoch, hielt den Mantel zur Seite, zielte und drückte ab. Er blieb stehen, ließ die Pistole fallen, wich ein wenig zurück und ging an der Menschenmenge vorbei, die sich um Bianca gesammelt hatte. Jemand rief nach der Polizei. Er beschleunigte seinen Schritt, ging aber nicht schneller als die anderen Leute, die jetzt nach oben zum Ausgang stiegen. Taxi! Hotel Victoria, bitte. Von seinem Hotel aus telefonierte er mit Wister. Er wollte noch am selben Abend nach Paris zurückfliegen. Der Termin mit Dr. Wenzel am nächsten Morgen war ihm plötzlich gleichgültig. Vergessen Sie nicht, es kann sein, dass da meine zweite Sache zu erledigen ist, damit die erste überhaupt wirkt. Das müssen wir sehen. Wann wissen Sie das? In 8 Tagen. Vielleicht auch schon in 4. Ich lasse von mir hören. Ja, aber offen gesagt, ich finde, es müsste schon jetzt einiges gezahlt werden. Das scheint mir fair. Ja, Sie haben ganz recht. Ich werde mein Möglichstes tun. Die nächste Nachricht, die Sie von mir bekommen, ist dann die hübsche Meldung von einem Schweizer Bankkonto mit Angabe des Betrages, der Ihnen gehört. Und wann? Bis in 8 Tagen. Die Ehrenwort. Die Hälfte? Ich bin nicht sicher, ob ich die Hälfte beschaffen kann, bevor... Ich habe Ihnen doch erklärt, die Geschichte hier fährt auf 2 Gleisen. Die Boys, die das Geld bezahlen, die wollen Resultate sehen. Bestimmte Resultate. Ich verstehe. War Jonathan bereit zu der zweiten Tat oder nicht? Diese Frage sah er in Reeves Augen. Jonathan! Hallo. Ach, ich hab dich schon erwartet. Na? Was macht denn mein kleiner Caillou? Oh, Papa. Du solltest mich schon... mitgebracht. Du solltest doch schon längst schlafen. Was gibt's Neues? Komm, zieh deinen Mantel aus. Ich habe uns was zu trinken mitgebracht. Ah, Kelux. Sollen wir sie gleich aufmachen? Ja, aber sicher, du. Und für meinen kleinen Caillou haben wir auch was. Oh, ein Laster! Danke, Papa. Bitte. Und was haben die Ärzte gesagt? Erzähl doch mal. Ach, eigentlich dasselbe wie hier, weißt du. Aber sie wollen ein paar Mittel bei mir ausprobieren. Darüber bekomme ich noch Bescheid. Heißt das, dass du noch mal hinfahren musst? Ja, möglich. Aber sie wollen mich dafür bezahlen. Und das werde ich alles noch erfahren. Tatsächlich? Ist das Vixi? Was? Ist das Vixi? Kann ich auch einen Schluck? Möchtest du? Na komm. Ja, klar. Trink mal einen Schluck. Nicht schon, Jonathan. Komm mal, warte mal. Hier ist Orangensaft. Nein, aber wie mit so einem Scheißohren. Schmeckt ja so kurz. Hab ich dir doch gesagt. Probieren Sie eine bestimmte Heilkur aus? Ist es das? Liebling, eine Kur gibt es doch nicht. Sie wollen neue Medikamente ausprobieren, weißt du? Ja, mehr weiß ich auch nicht. Prost. Mein Herz. Prost. Sie wollen nicht bezahlen dafür? Dann ist es also mit Gefahr verbunden. Nein, ich glaube nicht. Mit gewissen Unannehmlichkeiten vielleicht. Zum Beispiel, dass ich nochmal nach Deutschland fahren muss. Ich meine, Sie bezahlen mein Fahrgeld, das ist alles. Meinst du, die halten dich für einen besonderen Fall? Mhm. In gewisser Weise schon. Ich bin natürlich keiner. Es ist nur möglich, dass Sie ein paar Tests ausprobieren wollen, weißt du? Siehst jedenfalls richtig glücklich aus. Mhm. Ich freue mich so, lieber. Du komm, hm? Lass uns heute Abend ausgehen zum Essen. In das Restaurant unten an der Ecke. Josh, du kommst mit. Ja! Jonathan, ist doch viel zu teuer. Nein, lass mal. Nun komm schon. Können wir uns doch mal leisten, ne? Na gut. Genau. Hallo? Tom, es ist geschafft. Alles okay. danke dir sehr. Was? Den falschen Arztbericht brauchen wir gar nicht mehr. Alles tadellos. Gestern Abend. Ah, gut. Freut mich sehr. Wer war das? Reeves, nichts Wichtiges. Hätten Sie gern noch Kaffee, Monsieur Thon? Nein, nein, vielen Dank, Madame Annette. Ich wollte bloß mal einen Blick in Ihren Parisien werfen, wenn ich darf, die Pferde rennen. Ja, natürlich, bitte. Auf der zweiten Seite fand er, was er suchte. Ein Italiener namens Salvatore Bianca, 48 Jahre alt, war in einer U-Bahn-Station in Hamburg erschossen worden. Kein Foto. Ja? Hallo? Ja, hier ist Mister. Wie geht es Ihnen? Danke. Gut. Ich komme morgen nach Paris und möchte Sie gern sprechen. Ich bringe Ihnen etwas mit. Sie wissen schon. Geht es vielleicht abends? So um 6 herum? Gut, dann etwa um 6. Treffen wir uns im Jardin du Luxembourg, bei den Papageien. Gut. Ich bin zwischen 6 und 6:30 da. Dann also bis morgen. Hallo, Jonathan. Guten Tag. Tag. Kommen Sie, setzen wir uns. Ich will Ihnen was zeigen. Hier. Für den Anfang. Es war ein Brief in Englisch an eine Schweizer Bank, unterschrieben von Ernst Hildesheim. Der Briefschreiber bat um Eröffnung eines Kontos im Namen von Jonathan Treveney. Ein Scheck über 80.000 Mark sei beigefügt. Wer ist Hildesheim? Das ist ein Geschäftsmann in Hamburg, dem habe ich mal ab und zu einen Gefallen getan. Wissen Sie, er wird nicht überwacht. Kein Mensch kümmert sich um ihn und das Geld erscheint nicht in seinen Firmenbüchern. Für ihn ist also alles in Ordnung. Danke. Tja, also der Anfang war ganz gut. Die Casino-Boys in Hamburg waren auch ganz zufrieden. Ein paar Mafiosi treiben sich da noch herum, die gehören zu der Genotti-Familie. Sie behaupten, sie hätten keine Ahnung, dass Bianca tot ist. Aber das sagen sie natürlich immer. Der nächste für uns ist jetzt also ein Genotti, damit es so aussieht wie eine Revanche für Bianca. Und zwar muss es ein großes Tier sein. Ein Capo. Jonathan hörte nur halb zu. Er wartete auf eine Pause, um zu erklären, er werde eine zweite Aufgabe nicht übernehmen. Es gibt da einen, der heißt Vito Marcangelo. Er reist fast jedes Wochenende von München nach Paris. Er fährt immer im Mozart-Express. Ich denke, dass für ihn im fahrenden Zug... Bedauere, Vista, nein. Ich glaube, das bringe ich wirklich nicht fertig. Ach. Tja, dann. Das bedauere ich. Sehr. Naja, dann müssen wir jemand anders finden. Wenn Sie es nicht übernehmen wollen. Und, tja, der andere wird dann leider auch den größeren Teil des Geldes kriegen. Im Zug? John. Das erste Mal ging das doch so prima. Hm? Jonathan wand sich, wie jemand, der sich gezwungen sieht, eine Entschuldigung vorzubringen. Einen Mann im Zug erschießen? Nein, nicht erschießen, das geht nicht im Zug. Zu laut, ich dachte an Erdrosseln. Erdrosseln? Eine bekannte Methode bei der Mafia. Eine Schlinge aus einer ganz dünnen Schnur, lautlos. Man zieht sie fest zu, das ist alles. Vollkommen ausgeschlossen. Der Mann wird streng bewacht, meistens zwei Leibwächter. Aber im Zug, die Leute mögen nicht mehr still sitzen, gehen im Gang auf und ab, gehen auch mal auf die Toilette. Oder in den Speisewagen, vielleicht auch allein. Kann sein, dass nicht geht. Sie keine Gelegenheit finden, aber versuchen könnten sie es. Irrsinn, dachte Jonathan. Seine Gedanken waren bei Simone. Wenn man ihn nach diesem Mord festnahm und sie würde alles erfahren, würde sie das Geld bestimmt nicht anrühren. Sie wäre viel zu entsetzt, viel zu beschämt. Ich kann Ihnen da wirklich nicht helfen. Aber Sie könnten doch wenigstens im Zug mitfahren, Jonathan. Wenn sich keine Gelegenheit ergibt, müssen wir uns eben was anderes einfallen lassen. Wäre Ihnen eine Pistole lieber? Jonathan schüttelte den Kopf. Sehen Sie sich das an. Rasch zog Wister die linke Hand aus der Hosentasche. Eine dünne weiße Schnur kam zum Vorschein. Das Ende war durch eine Schlinge gezogen, die sich bis zum Knoten zuziehen ließ. Nylon. Fast so stark wie Draht. Ein Grunzer ist das Höchste, was einer dann noch von sich geben kann. Jonathan war entsetzt. Das Opfer musste mit einer Hand festgehalten werden. Überlegen Sie sich's, Jonathan. Sie können mich anrufen oder ich rufe Sie an in 2-3 Tagen. Marcangelo fährt meistens am Freitagmittag von München ab. Es wäre ideal, wenn die Sache am nächsten Wochenende über die Bühne gehen könnte. Tut mir leid, Vista. Aber diesmal geht's nicht. Ich rufe Sie Mittwoch an. Dann können Sie Donnerstag nach München kommen. Hallo? Tom, hier ist Reeves. Ich bin in Orly. Gleich geht meine Maschine nach Hamburg. Ich habe unseren gemeinsamen Freund heute in Paris gesprochen und er lehnt die nächste Sache ab, du weißt schon. Hast du ihm schon was bezahlt? Ja, ungefähr ein Drittel. Du meinst also noch eine Erschießung? Nein, das nicht. Drosseln. Vielleicht hat er jetzt erst mal genug. Nein, ich glaube, er hätte schon Interesse. Aber er will nicht sofort, er will nicht so schnell nach München kommen und die Sache muss bis zum nächsten Wochenende erledigt sein. Überleg dir was anderes, Reeves. Ich weiß nicht. Entweder muss ich einen anderen finden oder wir müssen eben Johnson überreden. Dazu ist Geld das beste Mittel und wenn das nicht zieht, kann ich da auch nicht helfen. Wenn ich ihm jetzt schon mehr gebe, steigt er vielleicht tatsächlich aus. Ich sage dir ja, es kann sein, dass ich es gar nicht kriege. Ich meine den Rest, wenn er die zweite Sache nicht macht. Wenn dir wegen ihm noch irgendwas einfällt oder wenn du sonst jemand weißt, der es machen würde, ruf mich doch bitte an, ja? Okay, bis bald. Ja, sieht jetzt vielleicht ein bisschen kräftig aus, aber mit einem weißen Passepartout ist es sehr schön. Mhm. Bon, ich hole den Rahmen nächste Woche ab, geht es? Ja, gut, am Dienstag. Bon. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Ich bin Tom Ripley. Ich war im Februar mal bei Ihnen. Ich glaube jedenfalls, es war Februar. Ihre Frau hatte Geburtstag. Ach ja. Ich habe hier ein Bild. Meine Frau hat es gemalt. Das hätte ich gern gerahmt. Vielleicht ein schmaler, dunkelbrauner Rahmen und dazu ein Passepartout. Höchstens 7 Zentimeter, dachte ich. Tom sah deutlich, dass Trevenys Haltung ihm gegenüber immer noch die gleiche war wie damals, als er gesagt hatte, ach ja, von Ihnen habe ich schon gehört. So etwas vielleicht? Ja, das ist hübsch, ja. Wollen Sie das Passepartout in Weiß oder Eierschale? So vielleicht? Tom entschied sich für Weiß. Und Trevenny schrieb Toms Namen und Adresse sorgsam auf einen Block. Auch die Telefonnummer. Vielleicht kommen Sie mal mit Ihrer Frau auf einen Drink zu uns. Wilpers ist nicht weit. Bringen Sie ruhig auch Ihren Jungen mit. Vielen Dank. Ich habe aber keinen Wagen. Meine Frau und ich, wir gehen nicht viel aus. Wenn es Ihnen zu weit ist, ich hole Sie ab. Trevenny, das merkte Tom, wollte ihn etwas fragen. Kennen Sie vielleicht zufällig einen Amerikaner namens Steven Vista? Nein, wohnt er hier in Fontainebleau? Nein, aber ich glaube, er reist viel. Nein, kenne ich nicht. Wieso? Ach, nur so ein Gedanke. Ich dachte, Sie würden ihn vielleicht kennen. Nein, tut mir leid. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tom fuhr nach Wilpers zurück. Seine Gedanken waren bei Trevenny. Ein enttäuschter Mann. Enttäuscht, weil er es nicht sehr weit gebracht hatte. Daraus war zu schließen, dass Trevenny jemand war, der sich in jede Richtung ziehen ließ, wenn man es klug anfing. Hallo, Reeves? Ja? Hier ist Tom. Du, ich kann nicht lange sprechen. Ich wollte dir nur schnell sagen, dass ich unseren Freund aufgesucht habe. Ja? Ja, in Fontainebleau. Ich glaube, ich weiß nicht recht, aber ich glaube, das wird noch was. Es ist nur so eine Idee von mir. Versuch's doch nochmal. Meinst du wirklich? Wann erwartest du ihn? Nun, ich hoffe, er kommt Donnerstag nach München. Also übermorgen. Ich versuche ihn dazu zu bringen, dass er dort auch einen Arzt aufsucht. Und dann Freitagnachmittag geht der Zug so um 2 Uhr. München, Paris. Weißt du, ich würde es ihm überlassen, was er lieber will. Die Kanone oder das andere. Aber von der Kanone würde ich ihm abraten. Das habe ich ja versucht. Also für dich, den kriegen wir doch rum. Ich muss aufhören. Luis, komm zurück. Versuch's doch sofort. Auch in München gibt es gute Ärzte. Sehr gute sogar. Jonathan hatte mit dem Anruf gerechnet. Und auch, dass das Gespräch so verlaufen werde, hatte er längst gewusst. Ich denke da an einen bestimmten Internisten, Dr. Max Schröder. Ich habe mich erkundigt, er hätte am Freitagmorgen Zeit für Sie. Um 8 Uhr ungefähr, wenn es Ihnen recht ist. Das brauche ich nur noch zu bestätigen. Wenn Sie... In Ordnung, Vista. Ich kümmere mich um die Flugkarte. Nur Hinflug, Jonathan. Die Maschine geht ab Orly um 13.15 Uhr, direkt nach München. Wenn Sie die erreichen... Okay, das werde ich versuchen. Wenn ich nichts mehr höre, nehme ich an, dass Sie mit dieser Maschine kommen. Ich treffe Sie dann an der Haltestelle für den Flughafenbus. Wie neulich. Jonathan hatte seinen Entschluss schon am Tage zuvor gefasst. Er wollte alles so machen wie letztes Mal. Einen Arzt aufsuchen, diesmal in München, und dann den Zug besteigen. Nun musste bloß noch Simone beigebracht werden, dass es diesmal München war. Heute Morgen hat mich der Arzt aus Hamburg angerufen. Er arbeitet mit mehreren Experten an anderen Universitäten zusammen. Ich soll morgen nach München fahren. Aber so bald schon? Wo ist das München? In Deutschland. Deutschland? Hier ist die Pistole. Italienisches Fabrikat wie neulich, aber etwas anders. Einen Schalldämpfer konnte ich nicht kriegen, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass er viel ausmacht. Ja, und dann noch dieses hier. Wista zog die Schlinge aus der Tasche. Im Licht des Nachmittags sah sie fast fleischfarben aus. Versuchen Sie es doch mal. Hier in der Stuhllehne. Jonathan ließ die Schlinge über einen vorstehenden Knauf der Lehne fallen. Nachlässig zog er daran. Sie müssen natürlich stramm anziehen. Mit einem Ruck. Dann festhalten. So. Dann noch was. Dieses Bild wollte ich Ihnen noch zeigen. Das ist Vito Marcangelo. Ein Mann mit rundem Kopf, dicken, geschwungenen Lippen und welligem Haar. Er ist ungefähr 1,68 groß, das Haar ist grau, er lässt es nicht tönen. Jonathan betrachtete das Glanzfoto. Er merkte, dass Wister sich Mühe gab, dass er Jonathan sich entspannte. Kennen Sie einen Mann namens Tom Ripley? Nein. Warum? Die Atmosphäre im Krankenhaus am nächsten Morgen war Jonathan routinemäßig und trotzdem seltsam gelöst vorgekommen. Fast formlos. Etwas Neues gab es auch diesmal nicht. Nicht mal die Mitteilung, dass es noch einen ausführlicheren Untersuchungsbefund geben werde. So kamen sie früh zum Bahnhof. Lange vor Marcangelo. Jonathan erkannte ihn genauso schnell wie Wister. Wo ist der Speisewagen? Vorne. Der Wagen vor dem von Marcangelo. Haben Sie die Pistole in der Tasche? Mhm. Sie sorgen dafür, dass meine Frau das Geld bekommt, ja? Was auch mit mir passiert. Ich verspreche es Ihnen. Viel Glück. Ich wollte ja mal an Marcangelos Abteil vorbeischlendern, als ob man in den Speisewagen wollte. Nur um sich zu orientieren, dachte Jonathan. Marcangelo saß auf einem Mittelplatz. Mit einem Blick nahm Jonathan auch die beiden anderen Männer wahr, offenbar ebenfalls Italiener. Am Wagenende befand sich eine Toilette. Das Schild über dem Türgriff war jetzt rot. Am gegenüberliegenden Fenster stand ein schlanker Mann mit Glatze. Vielleicht wartete er, dass die Toilette frei würde. Die Idee, hier jemanden umzubringen, war einfach absurd. Jonathan ging weiter in den Speisewagen. Ihr Weißwein, bitte. Danke. Möchten Sie was essen? Nein, danke. Bitte. Jonathan blickte am Zugkellner vorbei und blinzelte ungläubig. Der Mann, der da auf ihn zukam, war Tom Ripley. Jonathan, geben Sie mir das Ding. Die Schlinge meine ich. Wir wollen es mal versuchen. Einverstanden? Jonathan begriff wenigstens teilweise. Ripley war also doch ein Freund von Wister. Und er kannte Wisters Plan. Lässig ging Ripley weiter durch den Speisewagen. Jonathan zahlte und ging ihm nach. Er hatte die Hand in der Hosentasche und knetete die Schnur zusammen. Auf dem Gang zog er sie heraus und schob die Schlinge in Toms bereitgehaltene Hand. Halten Sie hier bei der Toilette stehen. Ich brauche Sie. Ist jemand vorbeigekommen? Nein. Vielleicht müssen wir bis nach Straßburg warten. Ich hoffe aber nicht. Eine Frau kam aus dem Speisewagen. Sie konnte offensichtlich die beiden Türen noch mit Mühe öffnen. Tom sprang hinzu und half ihr. Oh, danke schön, junger Mann. Sehr freundlich. Bitte, bitte. Ich werde versuchen, ihn da drinnen zu kriegen, in der Toilette. Und dann müssen wir aus der Tür hieven. Tom deutete mit dem Kopf auf die Waggontür neben dem WC. Wenn ich mit ihm da drinnen bin, müssen Sie zweimal an die Tür klopfen, sobald die Luft rein ist. Wir schmeißen ihn so schnell wie möglich raus, klar, Jonathan? Klar. Jonathan sah zwei Männer näher kommen. Der erste gehörte nicht zu den Italienern, der zweite war Marcangelo. Jonathan blickte zu Tom hinüber. Tom nickte. Der erste Mann ging weiter in den Speisewagen. Jetzt kam Marcangelo und öffnete die Tür zur Toilette. Tom sprang vor, wie ein Mann, der zuerst hinein will.